Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Römerbrief, 8. Kapitel, Vers 38 bis 39. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und während wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Gott segne dieses Wort. Immer zusammen. In dem heutigen Bibeltext lernen wir so viel. Wir lernen von der Liebe Gottes für uns als Menschen. Paulus schreibt uns eine sehr starke Wahrheit und gibt uns Hinweise, dass es egal, welche Lebenssituation wir erfahren, dass die Liebe Gottes unveränderbar ist. Das ist Gottes Agape-Liebe, so nennen wir das, also die göttliche Liebe. Das ist anders als die Liebe, die wir als Menschen haben. Es ist ähnlich, aber es ist anders. Denn wie wir hier sehen, sind wir immer zusammen mit unserem Herrgott. Und die Mächte, die spirituellen Mächte der Dunkelheit, der Hölle, was nun Dämonen anbelangt oder Satan als den Boss der Dämonen, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Auch unsere eigenen Ängste nicht. Oder Sorgen, die wir haben in unserem Leben. Und das ist so wunderbar beschrieben hier. Nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. Diese Wahrheit sollten wir uns nochmal auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Denn diese besteht in und durch das, was unser Jesus Christus für uns getan hat. Hat dieses alles ermöglicht für uns, als er am Kreuz für uns starb, für uns Sünder. Und als reuige Sünder können wir zu ihm kommen. Und diese Wahrheit und diese Wahrheiten, die uns Paulus hier berichtet, empfangen und für uns selber einnehmen. Und das ist eine unglaubliche Wahrheit, die wir nur in der Bibel haben. Nirgendwo anders ist diese Wahrheit dargestellt und so beschrieben. Und wir sind sehr dankbar für diesen Bibeltext. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag und diesen wunderbaren Bibeltext aus dem Römerbrief. Und wir beten und hoffen, dass alle Menschen zu dir kommen. Alle Menschen und diesen Text zu Herzen nehmen, weiterlesen, auch im Römerbrief. Es steht noch viel, viel mehr dort drin. Und was du uns zeigst, in deiner Liebe hast du dich erkennbar gemacht und in der gesamten Bibel und vor allem durch unseren Herrn Jesus Christus in den Evangelien lernen wir, dass wir immer mit dir zusammen sein können. Als reuige Sünder zu dir kommen und das machen wir einmal und sind befreit von der Sünde und von allen anderen irdischen, überirdischen Kräften. Wir sind dankbar, Herr Jesus, was du für uns getan hast, was wir niemals selber tun konnten. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel.